Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines, ich weiß es doch auch nicht, Aushilfsjedis, Folge 50. Hurra, hurra, Jubiläum. Ich habe es geschafft, 50 Folgen am Stück, ohne Punkt und Komma und großartiges Konzept hier in das Mikrofon zu sabbeln, Spaß daran zu haben, euch zu unterhalten hoffentlich und ein bisschen eine Kleinigkeit was zu erzählen, was euch vielleicht interessiert hat. Ja, ich könnte das Ganze ja natürlich auch mit einem Video machen und schön so zusammenschneiden mit Jumpcuts, dass das Ganze vielleicht als YouTube-Kanal gilt. Nein, lassen wir das. Alberne Gags. Okay, Folge 50, Geburtstag, hurra, hurra, danke. Gratulanten gibt es keine. Ich hatte allerdings tatsächlich eine Gratulantenanfrage und zwar von einem deutschsprachigen Podcast, zwei Jungs, die ja sich wahrscheinlich Werbung davon versprochen haben, mir zu gratulieren. Sie schrieben mir auf jeden Fall eine E-Mail, in der sie Interesse daran bekundeten, mir zu meiner 50. Folge zu gratulieren, denn sie hatten mich bemerkt beim Pottwichteln und sahen nun, dass langsam aber sicher meine Folge 50 naht und wollten gratulieren, wollten allerdings vorher wissen, welche Hörzahl dieser Podcast hat und wann in etwa die Folge erscheint. Ich hatte daraufhin die Information gegeben, dass das Ding wohl voraussichtlich im August erscheinen wird, was es hiermit nun hoffentlich tut. Für alle, die das Ding in ein paar Jahren hören, August 2017. Und hatte auf die Frage, wie viele Hörer das Ding hat, gesagt, dass ich das geflissentlich definitiv nicht verraten werde, denn es geht eigentlich jeden Menschen einen feuchten Furz an, einen Scheiß an, ist scheißegal. Wer gratulieren möchte, soll gratulieren und nicht da sich Promo davon versprechen. Dementsprechend danke für nichts, denn auf meine Antwort kam daraufhin keine Antwort. Dementsprechend auch keine Gratulation und danke. Das war's natürlich. Dann ist es so, wenn ich schon 50. hab, dann hab ich jetzt auch ein paar Wünsche frei und darf mir drei Sachen für die Zukunft wünschen. Das bestimme ich jetzt einfach so, ist mein Podcast. Was möchte ich für die Zukunft? Ich hätte einfach, ja, wenn wir jetzt schon 50 haben, einfach weitere 50 Folgen und dann darf ich mir wieder was wünschen, dann wünsche ich mir wahrscheinlich weitere 100 oder so. Entsprechend, ich wünsche mir einfach viel Spaß, gute Laune, Themen und Spaß an der Sache, hier diesen Podcast für euch aufzunehmen und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Ist jetzt nicht so der weltbewegende, spannende Podcast, ist ein kleiner Laber-Podcast, ein kleiner Personality-Podcast von einem einfachen, simplen Blogger. Ja, wen es interessiert, der hat Spaß dran. Wen nicht, du musst es ja nicht hören. Und der dritte Wunsch, neben 50 weiteren Folgen, gute Laune, Spaß und Themen, ich glaube, ich wäre mal gern wieder Gast in einem anderen Podcast, nicht schneiden. Wobei, das stimmt ja so nicht ganz, in der Zwischenzeit, das darf ich vielleicht verraten, schneidet die Elite das Zeilenende. Ja, das haben wir tatsächlich so aufgeteilt, dass wir hin und wieder, mal er schneidet, mal ich schneide und das hört man vielleicht tatsächlich. Ich bin nicht so der brutale Schneider. Ich nehme häufig Ams raus, aber ansonsten bin ich tatsächlich recht schneidefaul. Und vielleicht hört man es auch an den Bits vor der Folge, aber das ist ein anderes Thema, das bei einer anderen Gelegenheit. Ja, 50 Folgen, ich habe keine Gratulanten. Nein, das Zeilenende hat nicht gratuliert. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich habe da gar nicht irgendwie... Ich glaube, er hört diesen Podcast gar nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir sprechen uns in der Elite so häufig und wir sprechen uns auch hier als mit ihm als Gast so häufig. Da muss er sich das Zwischengelaber von mir, glaube ich, nicht anhören. Entsprechend... da bin ich gar nicht sauer. Ich freue mich, wenn natürlich Feedback kommt und ich glaube, das Zeilen ist übrigens auch gar nicht so der Podcast-Hörer. Er ist eher der Podcast-Macher und Blogger und hat sowieso viel zu tun. Ich übrigens auch, aber ich krieg's jetzt gerade mal so hin, im August ein paar Folgen aufzunehmen und hurra, hurra, vielleicht noch die große Neuigkeit. Ach nein, das mache ich in einer anderen Folge. Das ist dann die Folge 51. In diesem Sinne, Folge 50, hurra, hurra, tschüss.